Das neuseeländische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Tusan 2017 wurde jüngst gebildet. Zum Vorsitzenden des Vorbereitungskomitees wurde der Vorsitzende der Neuseeland-DVRK-Gesellschaft gewählt.